Wir senden heute ein Hörspiel, das auf einem Geisterstück aus dem klassischen Repertoire des japanischen No-Theaters basiert. Der Autor Oliver Sturm verlegt die Geschichte zweier Liebender in das heutige Tokio, transformiert das alte Stück in ein großstädtisches Gespensterspiel aus dem Geist des modernen Kinos, frei nach Takeshi Kitano oder auch Haruki Murakami. Im Anschluss hören Sie Michael Langer im Gespräch mit dem Autor und Regisseur Oliver Sturm. Nishikigi sind Holzstäbe, bunt gefärbt wie Brokat, die der werbende Mann nach altem japanischen Brauch als Zeichen seiner Zuneigung vor die Tür des angebeteten Mädchens legt. Nimmt sie das meist reich verzierte Brokatholz ins Haus, so bedeutet das, dass sie mit einem Stelldichein einverstanden ist und den Mann erhören will. Lässt sie den Stab aber draußen liegen, so kann es sein, dass sie von diesem Mann nichts wissen will, aber auch, dass sie seine Liebe nur auf die Probe stellen möchte. Und der Mann muss Abend für Abend wiederkommen und einen Holzstab vor ihre Tür legen, bis dort 100 oder sogar 1000 Stäbe liegen, um die Ernsthaftigkeit seiner Absichten zu beweisen. Im No-Spiel Nishikigi, einem Stück aus dem frühen 15. Jahrhundert, ist dieses Motiv der Brautwerbung mit einem anderen verbunden, mit dem von Husonuno, dem Schmaltuch. Aus der Provinz Michinoku kommt ein fein gewobenes Tuch von besonders schmaler Bahn und eigenartiger Stoffmusterung von aufgepressten Gräsern, das Schmaltuch genannt wird. Hosonuno steht für die Liebesqual eines Menschen, der Unerreichbares will. Nishikigi. Hörspiel von Seami Motokiyo und Oliver Sturm. Shinobuyama. Allein. Shinobuyama. Schon der Name allein weckt Sehnsucht. Shinobuyama. Schon der Name allein weckt Sehnsucht. Lasst uns den Weg dorthin gehen. Ich bin ein Wandermönch. Ich bin ein Blick in die Lande, unterwegs durch die verschiedenen Provinzen. Noch nie habe ich mich im Osten umgetan, aber jetzt steht mir der Sinn nach einer Pilgerreise, weit wie die Erde, weit wie das ferne Michinoku. Ich komme dich wieder besuchen, keine Angst. Und das Zweite, was du mir sagen wolltest? Ich möchte, dass du mich nie vergisst. Versprich mir, dass du dich immer daran erinnern wirst, dass es mich gab und dass ich hier neben dir gestanden habe. Bitte. Wir wandern an nichts gebunden im Herzen der Zug der Wolken. An nichts gebunden im Herzen der Zug der Wolken, die sich türmen. Luftfahnen im Abendhimmel. Schicht auf Schicht die Reisegewänder häufen sich Tage erschöpfender Reise auf dieser Straße nach Michinoku. Wir wandern an nichts gebunden im Herzen der Zug der Wolken. An nichts gebunden im Herzen der Zug der Wolken, die sich türmen. Luftfahnen im Abendhimmel. Schicht auf Schicht die Reisegewänder. Häufen sich Tage erschöpfender Reise auf dieser Straße nach Michinoku. Bis zum Dorf Kyo in der Provinz Michinoku geht es, bis am Ende der Reise das Dorf Kyo erreicht ist. Kyo? Wenn das mal nicht Tokio ist. Habt ihr denn nie miteinander gesprochen? Nein, sie ist immer im Haus. Manchmal ahnt man sie hinter der Scheibe. Dann mach ihr Zeichen. Sie zieht die Gardine zu, sobald sie mich sieht. Nimm es als Zeichen. Unsere Reise war schnell und schon sind wir ins ferne nördliche Dorf Kyo gelangt. Schaut, dort im Halbdunkel sitzen zwei Einheimische. Lasst uns zu ihnen gehen und sie nach der Geschichte dieses Ortes fragen. Ja, lass uns das tun. Lasst uns das tun. Entschuldigen Sie, dürfen wir uns zu ihnen auf die Bank setzen? Gomenasai ne. Ohiru no yakusoku shiteru nde, kare ga kore kara kuru ndesu. Ihr Freund scheint wohl nicht mehr zu kommen. Das ist ja sehr schade. Ich danke Ihnen. Entschuldigung. Aber da ist er ja. Ah, yokatta. Anata yatto kita no ne? Yatto kita yo. Entschuldigung, aber darf ich Sie etwas fragen? Mochiron. Entschuldigen Sie, dürfen wir uns zu Ihnen auf die Bank setzen? Sie müssen entschuldigen. Ich warte hier auf meinen Freund, um mit ihm Mittag zu essen. Dafür muss ich die Bank frei halten. Ihr Freund scheint wohl nicht mehr zu kommen. Wie es aussieht, wohl leider nicht. Das ist ja sehr schade. Vielleicht. Aber jetzt sitzen Sie ja hier. Ich danke Ihnen. Entschuldigung. Aber da ist er ja. Ja. Zum Glück. Da bist du ja. Na, da ist er ja. Entschuldigung, aber darf ich Sie etwas fragen? Ja, klar. Wie ist die Geschichte dieses Ortes hier? Dies schmale Tuch ist berühmt. Dies schmale Tuch ist bekannt. Das seit Jahr und Tag im Dorfe Kyo gewoben wird. Wie der Brokatbaum ist es weithin bekannt. Das Muster von Michinoku am Ende der Welt mit dem Stein von Shinobu in diesen Stoff gedruckt ist wirr und verrutscht. Wer hat es in Unordnung gebracht? War ich das? Michinoku no Shinobu mo mizuri tare yue ni midare some ni shi ware kara to. Wir sind ineinander verwoben. Wir sind ineinander verstrickt. Mitten im Seetank zirpt ein Insekt. Meine Schuld zerreißt die Stimme der Grille. Unsere Herzen mit ihren Rufen. Wir seufzen mit dem von Sehnsucht erfüllten Gras. Wann werden die Tränen auf unseren Ärmeln trocknen? Lange Nächte habe ich im taunassen Wald gewacht. Gepeinigt und schlaflos bis in den Morgen. Wo ist der Frühling? Wenn ich krank im Herzen des Selbst ein Geschöpf des Moments nur warte, Worauf? Als gäbe es eine Belohnung für Warten. Voll Sehnsucht nach jemandem, der keinen Gedanken für mich hat. Hin und her gerissen auf meinem Lager, zwischen Wachen und Traum. Wach ich? Oder schlaf ich? Ich weiß es nicht. So ist Liebe nun einmal gemacht. Vergebliche Tage, vergebliche ungezählte Gedanken. Sie fließen dahin, die Tage und Monde, die Zeit ein Fluss von Tränen. Zwischen ihm und See, der Braut und ihrem Geliebten, strömt wild der Fluss. Wo sind denn die Berge von Yoshino? Tief im Herzen und fern ist Michinoku. Ferner noch aber ist der Abstand der Herzen. Berühmt ist Kyo für sein Hosono und die Brokatbäumchen, verblichener Stoff, den sie wob. Umsonst waren die Nachtwachen der tausend und hundert Nächte. Koko wa mata kokoro no okuka michinoku no kyō no kōri no nani shiyō hosono no iro koso kaware nishiki ni no chitabi momo yo itazura ni Kuyashiki tanomi narikeru zo. Wie seltsam. Erst dachte ich, diese Leute wären Mann und Frau. Aber ich sehe, dass die Frau einen Stoff trägt, aus Federn gewirkt, wie es scheint, und der Mann ein Stück Holz, das reich geschmückt und von schönen Farben ist. Welch merkwürdige Dinge, die Sie da zum Verkauf feilbieten. Was tragt ihr da? Dies ist ein schmaler Stoff, Hosonunu genannt. Nur gerade so breit wie der Brustbaum am Webstuhl. Und dies nichts weiter als ein Stück Holz. Doch so wie es bemalt und geschmückt ist, ein Brokatbaum. Nishikigi genannt. Für eben diese Dinge ist der Ort hier bekannt. Wollt ihr sie kaufen? Ja. Wirklich habe ich oft von Nishikigi und Hosonunu gehört. Aber sagt, warum sind sie denn so berühmt? Was für eine einfältige Frage. Die Dinge können noch so berühmt sein und doch ist es, als hätte außerhalb dieser Gegend niemand von ihnen gehört. Ist es zu glauben? Ach, lass ihn. Es ist nur normal, dass er fragt. Er ist ja nur zufällig hierher gekommen. Warum sollte er etwas kennen, das mit seinem eigenen Leben keine Verbindung hat? Kennt man doch die eigenen Dinge schon kaum. Ihr seht aus wie einer, der sich von der Welt abgewandt hat. Das erklärt, warum ihr nichts wisst vom Schmaltuch und den Brokathölzern, die von den verworrenen Wegen der Liebe gefärbt sind. Verstehst du, was ich meine? Das geht doch fast jedem so. Man versucht, etwas Bestimmtes zu sagen und wird nervös, wenn es dann schief geht. Nein, das ist wieder etwas anderes. Noriko! Noriko! Fräulein Noriko! Aber ihr habt ganz normal eure Büroarbeit weitergemacht, ja? Ja, ja, ganz das Übliche. Liebst du ihn denn nicht? Und das war's? Ich war mir nicht sicher. Grüß sie doch einfach mal. Oh. Ihr seht aus wie einer, der sich von der Welt abgewandt hat. Das erklärt, warum ihr nichts wisst vom Schmaltuch und den Brokathölzern, die von den verworrenen Wegen der Liebe gefärbt sind. Welch eine Antwort. Haben Sie Ihre Namen daher, dass Sie in einer Liebesgeschichte erwähnt werden? Genau so ist es. Genau so ist es. Jeden Tag stellt der Mann ein Brokatholz auf. Jeden Tag, bis das Jahr, bis drei volle Jahre um sind. Der Liebe tausend Zauberstäbe, wie sie in Liedern genannt werden. Und das schmale Tuch, nur eine Webstuhlbreite weit gewoben, ist nicht einmal breit genug, um die Brust einer Frau zu bedecken. Es steht im Lied für vereitelte Liebe, die nicht zur Erfüllung kommt. Die Hass wird. Und ein Zeichen auch? Für die, die nicht zueinander kommen können. So sprechen die Lieder. Uramini moyose awano taneto. Vor dem Frauentor der Brokatbaum rottet immer noch stehend dahin, rottet immer noch stehend dahin. Zu schmal ist der Stoff von Kyo für das Treffen der Liebenden. So geht die Sage. Jetzt aber, Scham erfüllt wie ein Leib, der nur vom Schmalzug bedeckt ist, erzähle ich meine Geschichte. Aber nicht ganz. Bloße Namen. Bloße Namen. Versprengte Wörter. Hingeworfen wie die Nadeln der Kiefern in Iwashiro. Der Rest muss warten. Die Sonne wirft Abendschatten wirr wie Brokat. So lasst uns darin unseren Weg wiederfinden. Lasst uns zurückkehren nach Haus. Entschuldige, dass ich jetzt erst antworte. Aber bitte versuch mich zu verstehen. Es hat sehr lange gedauert, bis ich diesen Brief schreiben konnte. Schreiben ist sehr schwer für mich. Es ist jetzt 7:30 abends. Ich habe schon gegessen und gebadet. Es ist ganz still hier und stockdunkel draußen. Mein Arzt sagt, es sei allmählich Zeit für mich, Kontakt zu Außenstehenden aufzunehmen. Bitte erzählt die Geschichte vom Schmaltuch und dem Brokatbaum. Gerne. Seit alters her ist es hier Brauch, dass der Freier kleine Brokatbäume anfertigt als Boten der Liebe und sie vor das Haustor seiner Geliebten stellt. Das sind Zeichen seines Werbens, also schmückt er sie. Man nennt diese Hölzer Brokathölzer. Die Frau nimmt nur die Brokathölzer des Mannes in ihr Haus, mit dem sie sich treffen möchte. Die übrigen bleiben unbeachtet stehen. Auch wenn der Abgewiesene 100 Nächte oder gar 3 Jahre die berühmten 1000 Liebesbündel gebracht hat, er ist doch vergeblich gekommen. Im Schatten dieses Berges hier liegt das Grab eines solchen Mannes. 3 Jahre lang hat er seine Nachtwachen durchgehalten. Nacht für Nacht sein Liebesbündel ausgelegt und ist dann am Ende zusammen mit all seinen Zeichen der Liebe in diesem alten Grab beerdigt worden. Man nennt sein Grab den Brokathügel. Ich würde gern diesen Brokathügel besuchen, damit ich zu Hause davon erzählen kann. Zeigt mir bitte das Grab. Folgt mir, ich werde es euch zeigen. Tretet hier ein, sprach sie. Oh, ide, ide, saraba oshie mo-san. Konata e hairase tamae, totte. Fufu no mono wa saki ni tachi. Da gehen sie beide. Mann und Frau auf dem Weg voran. Sie führen den Reisenden. Sie nehmen den Reisenden mit sich. Auf dem schmalen Pfad nach Kyo streifen sie durchs Gras, bis es dunkel wird. Wo bloß soll der Brokathügel zu finden sein? Sag uns, Schnitter, der du das Gras mähst am Hang. Sag uns, Schnitter, welchen Weg sollen wir nehmen? Auf welchem Pfad sollen wir gehen? Zeig uns den Weg, aber keine Antwort. Nur der glitzernde Tau auf den Gräsern am Wegrand. Wer soll ihn fragen, den Tau? Shinyo no tama wa izuku so yo. Motometaku so oboyuru. Wo leuchtet das Juwel der Erkenntnis, der ersehnten Läuterung? Shinyo, Licht dieser Welt. Mutter? Ja, Kind. Ich bin ein Tamagotchi. Der Herbst ist da. Kühl dämmert der Abend. Sturmwinde und plötzliche Herbstschauer. Im einsamen Schatten des Berges, ewig dunkel, kämpfen wir uns schwer durchs tautrunkene Gras. Eine Eule ruft in den Kiefern. Füchse liegen verborgen in den Chrysanthemen und ducken sich flach ins Liebesgras. Hier ist der Brokathügel, vom Purpur der Ahornblätter leuchtend gefärbt. Hier ist es, sagt er und steigt hinab in das Grab. Beide steigen hinab in das Grab, steigen hinab in das Grab. Beide steigen hinab in das Grab, steigen hinab in das Grab. Beide steigen hinab in das Grab, steigen hinab in das Grab. Steigen hinab in das Grab. Wie? Die beiden Leute, die ihr gesehen habt. Vielleicht sind sie... Aha. So gut wie... minder gesehen. Was? Ohne woher. Fast nur gehört. Betet für sie. Aha. Noriko! Noriko! Hör mir zu. Bisher haben wir nicht miteinander sprechen können. Immer war deine Mutter dazwischen. Aber sie hat ihre Jugend vergessen. Ich möchte wissen, ob dein Herz mit mir ist. Wenn du am Fenster stehst, dann hab keine Angst, es hört uns keiner. Wenn du dich nicht traust zu antworten, zieh die Gardine zu. Ich nehme das als Antwort. Ich glaube, das Problem ist ein Haus. Ich bitte den Besitzer meines Hauses, dass er es mir gibt. Es wird nicht viel kosten, ich renoviere es. Wir können da wohnen. Es bringt uns Glück. Seit ich dort bin, sind Blumen gewachsen. Sie blühen zu unserer Begrüßung. Ich werde daraus das Haus machen. Ich setze hinten noch ein Fenster ein und wenn du aufwachst, siehst du die Berge. Sag mir bitte, ob dein Herz mit mir ist. Wenn du dich vor denen genierst, zieh die Gardine zu. Ich verstehe das. Ich nehme es als eine Antwort. Steigen hinab in das Grab. Steigen hinab in das Grab. Steigen hinab in das Grab. Wie? Die beiden Leute, die ihr gesehen habt. Vielleicht sind sie. So gut wie. Aha. Geister. Minder gesehen. Was? Ohne woher. Fast nur gehört. Demo, betet für sie. Aha. Ja. Der Schlaf will nicht kommen, nicht mal für einen Wimpernschlag, kurz wie der Spalt zwischen den Hörnern eines jungen Hirsches. Unter die windgeschüttelten Kiefern will ich mich betten und die ganze Nacht singen und mich versenken in Gebete an Buddha. Unter die windgeschüttelten Kiefern will ich mich betten und die ganze Nacht singen und mich versenken in Gebete an Buddha. Stille. Lärmende Stille. Lautloser Lärm. Regloses Wehen, wo nirgends. Kalte Wärme, nichts, was sich regt. Regloses Wehen. Wind, keine Luft. Zwei Körper, niemand. Fleischlose Körper, geistlose Geister. unerhört, ungesehen. Regloses Wehen, wo nirgends, kalte Wärme, nichts, was sich regt, regloses Wehen, wo nirgends. Zwei Körper, wo niemand, fleischlose Körper, geistlose Geister, unerhört, ungesehen. Geister, wo keine, Körper, wo keine, Geister, wo niemand, daherlos, doch da, dorthinlos, doch dort. Mein Herr! Ah? いかに遅う? 一十一画の流れを汲むも多少の演奏と聞くものを。Mein Herr. Man sagt, solche Zeichen wie etwa den Schutz eines einzigen Baumes zu teilen oder sich zweisam in denselben Fluss zu tauchen, könnten von einer Verbindung in einem früheren Leben. Wie nah also scheinen wir miteinander verbunden zu sein, dass wir uns hier auf dem Graskissen treffen, auf welchem ihr liegt. Wacht bitte nicht auf aus eurem frommen Traum. Heilversprechen eure Gebete, die uns über zwei Welten hinweg erreicht haben. Was? Wie wunderbar, euer Rufen gehört zu haben durch die Mauern meines Gefangenseins in mir selbst. Nachtwachen drei lange Jahre, da ich Brokatbäume pflanzte, haben sich Nächte gehäuft. Umsonst und ohne die Gunst, sie auch nur einmal zu sehen. Gnade. Wie? Schwer zu erlangen ist Buddhaschaft. Seht mich an, der ich euch nun in meiner wahren Gestalt erscheinen werde. Gerade heute erglühen die Farben des Brokatholzes, da drei Jahre um sind. Traum von einst. Traum aus Traum gewachsen. Unverhofft kehrt die Zeit durch unsere Zusammenkunft sonderbar wieder. Schaut! Aus dem schattigen Herbstgras durchwogenes Liebesgras erheben sich Schemen. Ein Trugbild steigt aus dem Grab. Schaut hin! Durch das leise Singen des Mädchens und die Stimme der Alten tönte das Sausen des Windes, bald näher, bald ferner. Wie auch der Mond, bald hell, bald verhüllt, sein wechselndes Licht traumartig in das Zimmer warf. Wie seltsam! Was erst eine modrige Höhle zu sein schien, leuchtet nun, flimmert im Innern und glänzt wie eine bewohnte Stätte. Da steht der Webstuhl und dort der Haufen der Liebesstäbe wie einst. Ist es wirklich? Ist es ein Traum? Wie seltsam. Wir, die wir wohnen im wahnhaften Dunkel, überlassen es dir, der du lebst, zu entscheiden, was Wirklichkeit ist. Gleich, ob es Wahn oder Wirklichkeit ist. Schnell, schnell, lass die alten Tage wieder aufleben. Enthüllt sie, solange es Nacht ist. Wie ich mich schäme, gesehen zu werden. Die Frau tritt ein in das Grab, stellt den Webstuhl auf, um das Schmaltuch zu weben. So dünn wie das Herz im Herbst. Das Brokatholz in seiner Hand klopft der Freier ans Tor der Geliebten. Wo ist sie? Keine Ahnung. Seit heute Morgen ist sie weg. Sie trübt immer zu. Ich sage ihr, trage was Traditionelles. Aber sie macht, was sie will. Sie macht immer, was sie will. Was haben Sie da großgezogen? Ich habe sie nicht erzogen. Das war ihre Mutter. Die Frau tritt ein in das Grab, stellt den Webstuhl auf, um das Schmaltuch zu weben. So dünn wie das Herz im Herbst. Das Brokatholz in seiner Hand klopft der Freier ans Tor der Geliebten. Keine Antwort von drinnen. Nur leises Geklapper. Schackern des Webstuhls. Herbstrufe der Heuschrecken. Nächtliche Stimmen. Geschacker des Webstuhls, durchwoben vom Ratschen der Grillen. Die Grashüpfer klagen, Web, Web, Web, Web. Ist es Webzeug, um das ihr weint? Seid bitte nicht traurig, denn mit den Fäden der Gräser auf dem Feld, wo ihr lebt, wollen wir Hosonuno, das Schmaltuch weben. Und was wird nun aus der Hochzeit? Sie werden sie absagen. Wir schaffen das. Wie kann das sein? Grüß sie doch einfach mal. So ist der Brauch hier. Der Brauch im fernen Kyo in Michinoku, ein besonderes Tuch zu weben, das ohnegleichen ist auf der Welt. Es schaudert mich, von diesen Dingen zu sprechen. Es erfüllt mich mit Scham, aber da ihr gefragt habt... Und da der Mönch es verlangt hat, weben wir Hosonuno, stellen wir Nishkigi auf, und obwohl wir es aber 100 und 1000 Nächte getan, kommen wir doch von unserer Sehnsucht nicht los. Und Bitterkeit breitet sich aus und wird niemals vergehen. Draußen stellt der Freier seinen Brokatbaum auf. Drinnen sitzt die Frau und webt am Schmaltuch. Herbstgrillen schackert ihr Webstuhl. Wissend und unwissend voneinander verschlossen die Graspforte ihres Zauns. Und schon, viel zu bald, Nachtschattendämmerung. Und er muss gehen. Und bald beginnen die Brokatbäume zu verwittern, übereinander gestapelte Liebesgedanken an ihrer Tür hochgetürmt, vertrocknen und welken dahin. Und stumm sieht er zu, wie die Farbe verbleicht. Wäre er je ein im Moor begrabener Stamm, von den Menschen vergessen, dann könnte sein Liebesleid enden. Doch, wie die Nishkigis verbleichen, so geht ihr Name als Sage von Mund zu Mund, und selbst das Gerede weiß von den Liebenden, die nicht konnten zusammen sein. Und was ist aus der Hochzeit? Mutter? Ja, Kind. Ich bin ein Tamagotchi. Dann Tränen von Blut aus geschlossenen Augen. Noriko! Noriko! Fräulein Noriko! Ich werde jetzt gehen. Wir werden uns nicht wiedersehen. Wenn du mir antworten willst, tu's jetzt, sonst ist es zu spät. Höre nicht auf deine Eltern. Sie wollen nicht einen Mann für dich, sie wollen ein Bankkonto. Ist es das, was du willst? Ich will mit dir leben, nicht dich verführen. Nicht wegen deiner Schönheit. Ich will, dass du es gut hast und nicht mehr traurig bist. Lass uns zusammen leben. Bitte sag was, du hast doch eine Zunge im Mund. Wenn du mir heute nicht antwortest, ist es zu spät. Wenn du mich liebst, sage, ich liebe dich. Wenn nicht, erkläre mir diesen Blick damals am Grab. Es ist alles wegen dieses Blickes. Es gibt massenhaft Mädchen, schönere, bessere, aber ich will dich. Was ist nur mit deinem Kopf? Antworte mir. Lass mich dich bei Regen beschützen. Lass mich dir Gutes tun, wenn du krank bist, Noriko. Was ist da anstelle deines Herzens? Ein Stein? In Liedern nennt man den Nishkigi Baum von Liebe gefärbt. Oh, ich die Aberhundert durchwachten Nächte in das Kerbholz geritzt? Wie hätte ich wissen können, dass ich am Ende trotz allem allein schlafen würde? So klagen die Dichter. Aber ich habe die Nachtwache gehalten. Nicht ein Jahr, nicht zwei, sondern drei volle Jahre im Dorfe von Kyo. Aber ich habe die Nachtwache gehalten. Nicht ein Jahr, nicht zwei, sondern drei volle Jahre im Dorfe von Kyo. Drei Jahre sind um, und nun stapeln sich 1000 Brokatbäume, rot wie das Ende des Herbstes, draußen vor ihrem Tor. Und auch ich stehe dort, verblasse, umsonst auf sie wartend, verschwommen sehe ich Tränen auf meinem Ärmel. Warum konnte sie nicht ein einziges Mal, und sei es nur durch Zufall, sich zeigen? Wie konnte sie drei volle Jahre hindurch nicht nachlassen in ihrer Grausamkeit? Meine Brokatbäume. Meine Brokatbäume zählen ein volles 1000. Doch jetzt. Shizukani narinu imakoso wa. Doch jetzt. Toru, weißt du was? Ich werde hier immer auf dich warten. Ich werde jeden Sonntag hier sein und eine Lunchbox bereithalten. Ich warte mit einer Lunchbox auf dich. Ich werde hier sein, jeden Sonntag. Ich werde hier auf dieser Bank sein und Essen für dich bereithalten. Doch jetzt. Ungesehen von fremden Blicken, werde ich in ihre Kammer schauen. Ureshii ya na. Koyoi omu no Sakazuki no. Welch eine Freude in dieser Nacht. Das Licht tanzt, mein Liebling, und Lachen fliegt über die Erde. Denn wir werden zueinander kommen und werden mit perlmutternen Sakebechern uns unsere Liebe versprechen. Welch eine Freude in dieser Nacht. Das Licht tanzt, mein Liebling, und Lachen fliegt über die Erde. Lass uns tanzen und die Ärmel wie Schneeflocken durch die Luft fliegen lassen. Lass uns tanzen. Lass uns singen und tanzen für Nishikigi, den Boten zwischen dem Liebenden und seiner Geliebten. Und für Hosonono, das immer und immer wieder gewobene Schmaltuch. Die Nacht geht mit Singen und Tanzen vorbei, bis der erste Schummer des Tages in unsere Weinbecher scheint. Jetzt schämen wir uns der Frühe, besorgt, entblößt dazustehen. Wir sind nichts als Figuren in euren Träumen gewesen. Und wenn ihr erwacht und die Webkanten des Traums überquert, werden Hölzer und Tuch und Traum und alles zerreißen. Was bleibt, ist das Flüstern des Windes, der durch die Föhren streicht und im Morgenlicht ein Grab in den Feldern. Nishikigi. Hörspiel von Seami Motokiyo und Oliver Sturm. Übersetzung und Nachdichtung Oliver Sturm unter Mitarbeit von Stanka Scholz-Czonka. Es sprachen Mönch Graham F. Valentine, Mann Ingo Hülsmann und Chiaki Ikuta, Frau Angela Schanelek und Mia Suzuki, Chor Axel Werner und Fumio Okura, Mann 2 Ronald Kukulis, Mutter Gisela Borda, Komposition Johannes S. Sistermans, Ton Kaspar Wollheim und Wenke Decker, Regieassistenz Theresa Schomburg, Regie Oliver Sturm. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2009.